Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, die es allerdings auch für Android gibt und falls es für beide Plattformen gibt, einfach mal die technischen Daten für beide, ja, wie gesagt, für beide Betriebssysteme. Die App heißt Auf den Wegen der Langsamkeit von der Ostseefjordschlei GmbH. Für Android liegt vor die aktuelle Version 1.3, erforderliche Android-Version 2.2 oder höher und 3 MB ist die App groß. Ich habe sie unter Android noch nicht getestet. Für iOS auch derselbe Name natürlich, Auf den Wegen der Langsamkeit von Ostseefjord Schlei GmbH. Unter iOS ist es eine Universal App. Gratis natürlich auf beiden Plattformen. 38,7 MB groß unter iOS und Version 1.0 liegt vor. Ich lese einmal ganz kurz die Beschreibung vor. 30 Wanderrouten in der Schleiregion im Norden Schleswig-Holsteins entdecken. Diese App weist den Weg und informiert über Sehenswürdigkeiten am Wegesrand, Sortierfunktionen und Themenfilter erleichtern die Auswahl. Ein Tracker zeichnet Ihre Wanderung nach Geschwindigkeit, Dauer und Länge auf. Interessanterweise ist die eine Bewertung im App Store sehr negativ, die anderen, die Bewertung im Google Play Store dagegen sehr positiv. Ich habe die App noch nicht im richtigen Einsatz, sag ich mal, getestet. Sie also bis jetzt nur auf meinem iPhone 6 installiert. Das Icon der App finde ich persönlich recht nett. Schwarzer Hintergrund, steht drauf Ostseefjord Schlei, wie auf einem Kiesel geschrieben. Wenn man die App startet, das dauert auf dem iPhone 6 tatsächlich ein Weilchen, könnte beinahe noch schneller gehen, dann muss ich sagen, dann erwartet einen eine ziemlich unschöne App. Also hübsch sieht die jetzt nicht aus. Oben steht Routenübersicht. Man sieht da, wo die Wanderwege sind, auf einer Landkarte die Nummern. Man kann umschalten zwischen Kartenansicht und Satellitenansicht. Ich nehme an, dass das sieht mir nicht aus wie Apple Maps. Das sieht mir eher aus tatsächlich wie Google Maps. Unter der Karte, die Karte ist recht groß, wo dann Schrift ist, ist relativ klein. Das hätte ich mir auch, würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht noch in der Größe verändern kann. Erwartet ein passend zu den Nummern, die Beschreibung der Wanderwege. Das geht von 1 bis 30, wie auch die Beschreibung sagt. Es gibt dann noch eine Küstenroute bei jedem Wanderweg. Steht zum Beispiel, wo es ist. Nehmen wir als Beispiel mal Lindaunes. Das liegt übrigens an der Schlei. Wie alle Wanderwege ist ja die Schleiregion. Das wäre der 11. Wanderweg. Dann steht auf den ersten Blick, sieht man 6,6 Kilometer und ungefähr 1 Stunde 45 wird man wahrscheinlich dafür benötigen. Wenn man darauf geht, dann sieht man nochmal auf der Karte, was jetzt wieder eher wie OpenStreetMaps aussieht, übrigens die Karte, anhand eines rot markierten Weges, wie der Wanderweg geht. Man sieht, was da an der Nähe liegt, zum Beispiel das Symbol für einen Campingplatz oder für Gastronomie oder für ein WC oder sonst was. Darunter stehen die Sehenswürdigkeiten, das wären zum Beispiel die Brücke von Lindaunes oder der gute Lindauhof. Das ist übrigens, was die Arztpraxis war bei der Landarzt, falls das irgendjemanden interessieren sollte. Ihr könnt die Sehenswürdigkeiten wegklicken gewissermaßen. Das macht ihr nicht, indem ihr es irgendwie nach unten wischt, sondern auf ein nicht ganz genau zu entzifferndes Symbol klickt. Über den Sehenswürdigkeiten sind drei Symbole. Das eine macht die Sehenswürdigkeiten weg, das in der Mitte ist nämlich an der, der Tracker, der anhand von GPS wahrscheinlich den Wanderweg misst. Also das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Wenn man darauf geht, steht eigentlich nur die Meldung erhöhter Akkuverbrauch da. Es ist überhaupt keine Beschreibung, was ich persönlich schade finde. Dann kann man auf Start gehen, dann sieht man Zeit, Distanz, Geschwindigkeit. Ich nehme auch hier an, was man gelaufen ist. Irgendwann, wenn ich da oben mal wieder bin in der Gegend, werde ich die App mal ausprobieren. Hoffentlich hat man jetzt besseres Netz da oben, wo doch L2 und E-Plus die Netze zusammengeschmissen haben. Man kann, also unter iOS 8 würde ich erwarten, dass ich jetzt zum Beispiel aus dem Tracker rauskomme, indem ich vom linken Rand nach rechts wische. Das ist leider nicht dabei. Es ist eher wie unter Android tatsächlich unten ein Pfeil, auf den man gehen muss. Dann landet man wieder auf der großen Übersicht über den Wanderweg. Man sieht wieder die Sehenswürdigkeiten, kann auch auf die Sehenswürdigkeiten gehen, sieht ein Bild, sieht einen kleinen Text dazu. Auch da kommt man leider nicht wieder in den vorigen Bildschirm zurück durch Wischen, sondern durch diesen Pfeil. Ja, wie erwähnt, der mich an Android erinnert. Seid ihr wieder in der Übersicht, seht ihr unten ebenfalls einen Pfeil nach oben, wenn ihr da drauf klickt. Ihr könnt nicht ziehen, nein, ihr müsst tatsächlich drücken. Könnt ihr noch euch die Routenbeschreibung anschauen. Das ist dann mit empfohlenem Startpunkt und die Streckenlänge und nochmal die Streckeninfo. Auch da kommt ihr leider wieder nur zurück durch den Pfeil. Ihr könnt auch diese Route teilen, indem ihr auch mit Freunden teilen geht. Dann geht es teilen via Facebook, teilen via Twitter und teilen via Google Plus. Das geht für Twitter auf jeden Fall über die integrierte Twitter-Funktionalität in iOS. Wenn ihr auf das GPS-Symbol klickt, dann seht ihr, wo ihr gerade seid. Das macht in meinem Fall keinen Sinn, weil ich ungefähr 150 Kilometer jetzt weg bin von da, wo die Wanderwege sind. Auf jeden Fall kann man das machen, sicher. Das ist auch gut, wenn man ja halt da ist und gucken will, wie weit man gerade weg ist von seinem Wanderweg, den man benutzen möchte. In der Routenübersicht aller Wanderwege kann man noch die Teile sortieren. Numerisch Dauer, Distanz und Reset, das ist sicherlich, dass es wieder von 1 bis 30 dann einfach auf die Standardsortierung zurückgeht. Leider kann man dieses Sortierenfeld auch nicht schließen, indem man auf den Sortieren-Button drückt noch einmal, sondern entweder nur mit dem roten Kreuz oder halt indem man eine Sortierung auswählt. Das ist auch ein wenig schade. Ebenfalls gibt es noch den Filter nach Kategorien. Das wären Naturerlebnis, Kunst und Kultur, Baden und Strand, Wassererlebnis und auch wieder Reset um die Standard, beziehungsweise wahrscheinlich um alle Routen wieder anzuzeigen. 30 Wanderwege, wenn man da Urlaub macht, sollten sicherlich für die meisten reichen. Die wird man in einem Urlaub wahrscheinlich nicht alle abwandern können. Nehme ich jetzt einfach mal an, außer man ist wirklich ein großer Wanderer, weil die sind dann auch, manche sind zum Beispiel 19 Kilometer lang. Das ist ja schon eine Strecke, finde ich jedenfalls. Das ist das eine. Also die App hat einen schönen Hintergrund. Die Optik der App erinnert mich sehr an Android und überhaupt nicht an iOS. Es ist zwar ans iPhone 6 angepasst, jedenfalls sieht es für mich so aus. Es ist alles recht flat gehalten, aber die Icons sehen nicht schön aus. Das Zurückwischen zum vorherigen Bildschirm ist nicht integriert. Es wirkt ein bisschen wie ein, wie drücke ich es freundlich aus, vielleicht wie ein Fremdkörper unter iOS auf dem iPhone. Aber wer sich daran nicht stört, wie gesagt, ich habe die App noch nicht ausprobiert im richtigen Einsatz. Allerdings möchte ich einfach mal denken, dass die App genau das so macht, wie es angekündigt ist. Ich werde es nochmal ausprobieren, vielleicht noch einen kurzen Nachtrag dann liefern zu dieser Folge, beziehungsweise in einem Blogartikel sie erwähnen. Also wer sich an der ganz nicht ganz so hübschen Optik unter iOS nicht stört, der sollte sich doch die App doch einfach mal laden. Besonders wenn man da oben Urlaub macht, vielleicht entdeckt man den einen oder anderen Wanderweg, ja, den man noch nicht kennt. Es gibt wirklich schöne Gegenden da oben und man kann ja wirklich eigentlich nichts verkehrt machen. Also wenn man da Urlaub macht, lädt man sich die App. Sie ist ja kostenlos im Zweifelsfall. Na gut, dann löscht ihr sie halt einfach wieder. Eine Download-Empfehlung im eigentlichen Sinne kann ich leider noch nicht sagen, auch weil ich sie halt noch nicht selber wirklich ausprobiert habe im nur richtigen Einsatz. Aber ladet sie doch einfach euch runter, wenn ihr da oben seid, da oben Urlaub macht und probiert die App doch einfach mal aus. Sie ist gratis, es schadet euch nichts und vielleicht, entdeckt ihr einfach noch schöne Wanderrouten. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.